Andacht vom 17.11.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. In ihm. Heute werde ich über 1. Korinther 1 reden. Ich fühlte mich letzte Woche so stark zu diesem Kapitel gezogen. Der Heilige Geist leitete mich dorthin. So habe ich mich eine ganze Woche mit einer kleinen Passage daraus beschäftigt. Ich gebe dir gleich einen Schlüssel. Wenn du die Bibel liest und etwas spricht dich an, lies nicht weiter. Es geht ja nicht darum, Informationen zu sammeln, sondern um eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Wenn etwas in der Bibel mich anspricht, höre ich auf, weiterzulesen und grabe tiefer. Ich lese die Stelle in unterschiedlichen Versionen, ich schaue im griechischen oder hebräischen Original nach und ich bitte den Heiligen Geist, mir zu offenbaren, was er mir aufzeigen will. Die Episteln, die Paulus schrieb, beginnen alle sehr ähnlich. Schaut mit mir in 1. Korinther 1, Vers 3. Ich wünsche euch, dass ihr alle die Gnade und den Frieden habt von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich erinnere mich an einen Pastor, der sagte: Reinhard, wie kannst du sagen, durch das vollbrachte Werk des Kreuzes ist uns alles gegeben? Paulus sagt, allen Gemeinden ist es gegeben. Paulus sagt nie, möge Gott euch geben. Paulus schob das nie auf Gott. Ich spüre, dass Paulus alles, was er tat, sehr intensiv tat. Paulus drückt hier also eine tiefe Herzenssehnsucht aus. Ich möchte, dass ihr das in eurem Herz ergreift. Es ist so unterschiedlich, was das vollbrachte Werk des Kreuzes ist und was wir in der Welt erleben. Wenn Paulus sagt, ich wünsche mir, dass ihr alle die Gnade und den Frieden erlebt, drückt er seinen Wunsch aus, dass die Gemeinde in Korinth das erlebt. Im Griechischen ist das sehr interessant ausgedrückt. Es hat wirklich nie, nie, nie etwas damit zu tun, dass Gott diese Gnade und den Frieden geben muss. Wir müssen uns jeden einzelnen Tag daran erinnern, dass die Güter von Gott für uns verfügbar sind. Ihr wisst vermutlich, dass ich die Aussage hasse, wenn gesagt wird, dass Gnade die unverdiente Gunst Gottes sei. Das ist solch eine Einschränkung dessen, was Gott für uns getan hat. Wenn wir das denken, dann erfahren wir nur die Gunst Gottes, sonst nichts. Wir müssen als Christen erreichen, dass wir ohne Begrenzungen leben. Wir leben mit Begrenzungen, weil wir Worte aus der Bibel genommen haben und sie eingegrenzt haben. In unserem Herzen glauben wir das dann und leben beschränkt. Paulus sagt, dass sie jeden Tag die Gnade Gottes erleben. Die Gnade holt uns aus unserem normalen Leben und bringt uns in Gottes Sichtweise und sein Handeln. Sie ist eine heilige Möglichkeit, Dinge zu tun, die wir alleine nicht tun könnten. Was würde geschehen, wenn wir heute nur über Gnade anders denken würden? Durch die Gnade Christi kann ich heute mehr tun als normal. Dann wäre die Frage nicht mehr, was kann ich tun, wohin soll ich gehen? Die Frage wäre, was möchte Gott, dass ich heute tun soll? Wenn ich verstehe, was Gott heute für mich bereitet hat, muss ich nicht mehr fragen, was ich tun muss. Ich sprach gestern mit meinem Team. Eine Mitarbeiterin ist neu und sie arbeitet sehr gut. Ich sagte, wir fragen nie, ob wir es uns leisten können, das zu tun. Wir fragen das einfach nicht. Die Frage, die wir stellen, ist komplett anders. Was möchte Gott, dass wir tun? Die zweite Frage, die wir dann stellen, lautet: Wie können wir Gott besonders gut dienen? Wenn die erste Frage beantwortet ist, handeln wir danach. Wir fangen nicht an zu überlegen, ob das Sinn macht, ob wir das schaffen oder so. Schaut, viele Leute nennen das Unweise. Ich nenne es Glauben. Ich kenne Leute, die immer alles ausrechneten und die Kosten x-mal überschlugen. Ihr Unternehmen ging zugrunde oder sie gerieten in Schulden. Was ich in der Gnade erlebe ist, wenn ich weiß, was Gott möchte, dass ich tue, aktiviere ich meinen Glauben in die Gnade, die Gottes Möglichkeit in mir ist. Das bringt mich in den unglaublichen Stand von Ruhe. Da ist kein Stress mehr, denn ich setze mein ganzes Vertrauen in Gott, der es kann. Es ist so einfach. Die Christen müssen begreifen, dass das unser ist. Diese Erfahrung gehört uns. Es gibt keine Begrenzung. Wir haben diese Möglichkeit durch die Gnade. Ohne all den Stress, den wir uns machen, würden wir viel mehr empfangen. Ich war auf so vielen Konferenzen, die Menschen organisieren so viele Konferenzen, die Pastoren planen alles, dann fällt ihnen auf, dass sie zu wenige Leute für die Anmeldung oder zur Begrüßung haben, oder sie haben zu wenig Geld, um das alles zu bezahlen. Und dann wird die Gemeinde aufgefordert, betet, betet, betet. Dadurch kommt die Gemeinde in Stress. Das sind solch stressige Zeiten. Es wäre so einfach, wenn man zuerst Gott fragen würde, was er will. Dann würde er tun, was wir nie tun können, auch die Rechnungen bezahlen. Meist machen wir zwei Dinge falsch. Erstens, wir haben nicht herausgefunden, was Gott will. Zweitens, wir haben keinen Herzensglauben, wir glauben gar nichts. Ich glaube im Namen Jesu. Das ist kein Glaube. Wir müssen wirklich herausfinden, was Gott will. Ein Glaube ohne Offenbarung von Gott ist nie wahrer Glaube. Denn dann tust du, was du willst. Du versuchst, dich selbst zu überzeugen, dass alles gut wird. Das ist sehr stressig. Wenn du Gottes Willen kennst, wenn du weißt, dass das Herz und die Sehnsucht Gottes ist, dann kommt das nächste Problem. Wir haben diese seltsame Vorstellung von Gott, wie er ist. Gott ist hart. Gott ist böse. Gott schaut, was ich tue. Wenn wir begreifen, dass Gott nie möchte, dass wir etwas für ihn tun, dann können wir in Frieden leben. Wenn wir die Gnade haben, die wir nutzen können, können wir in wirklichem Frieden leben. Gnade und Friede gehören immer zusammen. Ich kenne niemanden, der Gnade ohne Frieden oder Frieden ohne Gnade hatte. Wahrer Friede manifestiert sich inmitten der Arbeit. Wenn du es alleine sehr leicht schaffst, brauchst du keine Gnade. Wenn du in wahrer Gnade lebst, lebst du auch in wahrem Frieden. Denn du weißt, dass Gott tut, was du nicht tun kannst. So lebst du in einem dauernden Status von Wohlergehen. Es handelt sich nicht um die Abwesenheit von Problemen, das ist nicht Friede. Aber wenn sich Gottes Gnade in unserem Leben manifestiert, haben wir wahren Frieden und Wohlergehen. Schaut, Vers 4 und 5 haben meine Aufmerksamkeit erregt. Vers 4 und 5. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist, in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis. Ein Pastor sagte einmal zu mir, warum predigst du, dass alles schon vollbracht ist? Paulus schreibt den Gemeinden doch auch, er bete, dass Gott ihnen Gnade und Frieden gibt. Dann ist doch noch nicht alles getan. In einer solchen Aussage wird Paulus gründlich missverstanden. Er drückt nur seine Sehnsucht aus, dass die Gemeinde die Gnade und den Frieden Gottes erkennt und erfährt. In diesen beiden Versen gibt es zwei Schlüsselphrasen. Erstens, die Gnade Gottes war euch gegeben, das bedeutet, es ist schon geschehen. Solange ihr nach etwas sucht, was ihr schon habt, werdet ihr das nicht erleben. Wenn wir das verstehen, dass uns alles gegeben ist, werden wir nicht mehr sein wie der Hund, der seinem Schwanz hinterherläuft. Der Hund läuft seinem Schwanz nach, obwohl er ihn schon hat. So machen es viele Christen auch. Die Gnade ist euch schon gegeben. Hört auf, nach ihr zu suchen oder zu versuchen, sie von Gott zu erhalten. Nehmen wir sie einfach an. Zweitens, Paulus sagte, für euch durch Christus. Ich sehe hier einen Fehler, den die Christen immer wieder machen. Sie machen nie eigene Erfahrungen, weil sie die entscheidende Wahrheit weglassen. Alles wird bewirkt durch eine Person, Jesus. Sie handeln außerhalb von Jesus und sind dann frustriert. Doch außerhalb von Jesus gibt es keine Möglichkeit, die Gnade und den Frieden zu erleben. Wir müssen immer sicherstellen, dass Jesus das Zentrum von allem ist. Es gibt keinen neuen Bund ohne Jesus. In Jesus haben wir alles. In uns selbst haben wir gar nichts. Welch ein bemitleidenswertes Leben. Ich möchte, dass jeder Christ das erlebt. Nämlich Vers 5. Ihr seid in Christus reich gemacht worden. Wir würden jeden berühren, zu dem wir Kontakt haben. In allem reden, in aller Erkenntnis. Ich habe 2 bis 3 Stunden nur mit diesem Stückchen Vers verbracht. Reinhard, wie kannst du so viel Zeit für das bisschen brauchen? Ich habe erst andere Übersetzungen gelesen, dann habe ich im Griechischen nachgeschaut. Dort steht das in einer besonderen Grammatik geschrieben. Es berührte mich immer mehr. Und ich schrieb das auf mein Herz. Ihr seid in Christus reich gemacht worden. Es ist in Vergangenheit geschrieben. Es ist also in Jesus Christus schon geschehen. Das erste Wort bedeutet bereichern. Wir sind also besonders reich. Was also geschah in Jesus Christus? Wir sind reich gemacht worden in allem. Passt auf! Wir sind reich gemacht in allem. Wir erleben nichts von dem, was am Kreuz geschehen ist, wenn wir es nicht glauben. Wir schauen im Natürlichen auf Jesus und erleben es nicht. Deshalb müssen wir unser Herz dahin bringen, dass wir uns in ihm sehen. Wir in ihm, in allem. Alle Reichtümer in Christus gehören mir, wenn ich in ihm bin. Was machen wir? Wir leben in ihm, wenn wir ihn brauchen. Wir leben für uns, wenn wir ihn nicht brauchen. Ich nannte das einst den Hosentaschengott, den man herauszieht, wenn man ihn braucht. Das war jetzt eine Anmerkung von der Margarete. Wir beten, wir lesen die Bibel, aber unser restliches Leben leben wir für uns. Nein, nein, nein. Wir leben in ihm. Mein Leben ist in ihm. Alles um mich herum ist in ihm. Gott sieht uns in ihm und nicht anders. Der Teufel sieht dich auch in ihm, in Christus. Rate mal, warum er so viel Angst vor dir hat. Er weiß, was das bedeutet. Je mehr er dich davon überzeugen kann, dass du nicht in Christus bist, desto mehr kann er dich täuschen. Wenn ich alles in ihm empfange, bin ich nicht mehr arm. Mein Denken ist aktiv, das bedeutet, den Sinn Christi zu haben. Je mehr wir diese Wahrheit ergreifen, desto mehr leben wir ein Leben in Christus. Es macht mich sehr traurig, dass viele Menschen nur von ihren wunderbaren Erfahrungen mit Jesus von vor 20 Jahren erzählen können. Wenn wir in Christus laufen, werden wir ununterbrochen Manifestationen seiner Herrlichkeit erleben und darin leben. Das bedeutet, wir können entspannter handeln und in ihm sind wir reich. Wir haben Ruhe. Hier ist die Lektion, die wir lernen müssen. Außerhalb von Jesus sind wir arm. In ihm sind wir sehr reich. Ich bin reich in ihm. Ich kann alles tun. Was machen wir? Wir tun, tun, tun. Wir arbeiten sehr hart. Ich bin nicht gegen hartes Arbeiten, aber ich bin gegen Arbeiten ohne Christus. Was ihr heute zu tun habt, warum verbringt ihr nicht ein bisschen Zeit damit, eure Augen zu schließen und euch in Christus zu sehen? Seht euch reich gemacht in ihm. Seht eure Talente und Fähigkeiten in Christus und erkennt Christi Fähigkeiten und Weisheit in euch. Seht, dass eure Beziehung zu ihm euch trägt. Das wird alles verändern. Außerhalb von ihm habt ihr nichts. In ihm alles. Wenn ihr denkt, Geld gibt euch Sicherheit, denkt ihr falsch. Deine Sicherheit ist in Christus. Viele Christen haben momentan viel Angst. Die Regierungen bestimmen uns so sehr. Die Impfung ist das Zeichen des Tieres. Solche Nachrichten erhalte ich ständig. Es ist nichts sicher außer mein Leben in Christus. Das ist sicher. Wenn ich in Christus lebe, wer kann mir etwas antun? Warum haben wir so viel Angst? Es ist für mich sehr traurig, was da geschieht. Die Christen sind untereinander gespalten. Ich habe eine Nachricht erhalten, die mich so traurig gemacht hat. Weil ich mich nicht impfen lassen, wollen meine Geschwister nicht mehr mit mir Kontakt haben, auch nicht telefonisch oder online. Verurteilt eure Geschwister nicht. Lasst jeden selbst entscheiden. Der wahre Punkt ist, lebst du ein Leben in Christus? Wenn ja, dann bist du reich. Dann hast du alle Weisheit, allen Reichtum, alle Versorgung, alle Sicherheit. Wenn nein, dann bist du arm. Dann bist du nicht sicher, dann bist du abhängig von Entscheidungen der Regierung. Schaut, wie Paulus weiterschreibt, in allem Reden und in aller Erkenntnis. Das erinnert mich an 1. Johannes 2,20. Ich habe alle Weisheit. Wenn die meisten Menschen, die ich kenne, weniger Zeit damit verbrächten, in der Zeitung zu lesen oder im Fernsehen anzuschauen, was die Medien so bringen, wenn sie dafür mehr Zeit verwendeten, diese Wahrheit auf ihr Herz zu schreiben, hätten sie mehr Reichtum in ihm, alles zu tun. Alle Weisheit, die du für deine Zukunft brauchst, ist in Jesus Christus. Alle Weisheit ist in Christus. Die Regierung wird es dir nicht offenbaren. Warum verbringen wir nicht mehr Zeit damit, das auf unser Herz zu schreiben? Mach die Augen zu. Wow, ich bin reich gemacht in Jesus Christus. Ich habe alles. Dann werden wir erleben, was unser Herz nun glaubt. Wenn ich diesen ehrlichen Herzensglauben gefestigt habe, bin ich in allem reich gemacht. Dann laufe ich in Christus. Dann schaue ich nicht mehr auf mich. Gott schaut auf die Menschen und stellt fest, es ist sehr traurig, wie die Menschen in ihren eigenen Begrenzungen leben und nur in ihren eigenen Fähigkeiten. Es ist wunderbar, wenn jemand in mir läuft und reich ist in mir, in allem. Ich nutze das Wort von Paulus. Alles. Ich bin reich in allem. Amen.